20 Millionen Nutzer hat Facebook in Deutschland und wenn einige von ihnen nicht aufpassen, laden sie die anderen Millionen zu ihrer privaten Party nach Hause ein. Eine Funktion im Netzwerk ermöglicht die Einladung an theoretisch so viele Nutzer wie nur denkbar und das kann naturgemäß ausarten, so wie letztens in Hamburg, wo Tausende mitten in einem ruhigen Wohnviertel auftauchten und ganz schön Krawall machten, bis die Polizei kam und die Veranstaltung auflöste. Berichtet wird von diesen Facebook-Partys auch aus anderen Städten. Es gab sogar schon Verletzte in der Konfrontation mit der Polizei. Die Innenminister haben ein neues Thema und einige von ihnen fordern sogar das Verbot dieser Art von Verabredungen mit teilweise bösen Folgen. Im Studio ist der Internetjournalist Falk Lücke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Wie genau funktionieren eigentlich diese Art von Einladungen bei Facebook? Also eigentlich ist das ein sehr einfaches Prinzip. Man hat die Möglichkeit, dort eine Veranstaltung anzulegen und dabei ist die Voreinstellung, dass das erstmal jeder sehen kann. Und das ist tatsächlich auch das Problem und dieses Einfallstor, denn wenn man das nicht verändert und sagt, das sollen nur meine Freunde sehen können oder nur sehr bestimmte Leute, dann kann das theoretisch auch jeder in diesem Netzwerk sehen und auch an seine Freunde weiter verteilen sozusagen diese Einladung und dann könnte halt beliebig viel an Menschen dort aufschlagen zu dem jeweiligen Event, zu dieser Party oder was auch immer man dort gerade geplant hat. Und das ist so eine Art Schneeballprinzip, ja? Das ist in gewisser Weise ein Schneeballprinzip. Einer legt halt diese Veranstaltung an und die Freunde oder halt Leute, die sich als Freunde ausgeben, das muss man ja schon differenzieren, die können das dann weiter verteilen sozusagen im Netz. Das heißt, hängt das auch viel mit dem Unwissen bestimmter Nutzer zusammen, wie sie genau mit diesen Einladungen umgehen bei Facebook? Das hat mit zwei Dingen zu tun. Auf der einen Seite ist es das Unwissen der Nutzer, wie man denn diese Dinge genau einstellen sollte. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Facebook halt eine Voreinstellung getroffen hat. Und wer nichts Böses ahnt, der denkt da vielleicht einfach nicht dran, das dann umzustellen. Und tatsächlich könnte man natürlich auch sagen, eigentlich wäre es für Facebook ein leichtes, da einfach mal den Hebel umzulegen und zu sagen, na gut, die Voreinstellung dafür ist nicht öffentlich, sondern privat. Also da kann man schon sagen, könnte eigentlich auch Facebook mit einem kleinen Federstrich eine Menge ändern. Es gab ja schon auch viele Datenschutzdiskussionen, was Facebook angeht. Facebook hat ja immer wieder reagiert darauf und hat viele Differenzierungen getroffen bei den Profilen, die man da anlegen kann, dass man da eben von der Politik aus sagt, ja, das muss geändert werden, die Reihenfolge muss geändert werden, man muss aktiv werden, um öffentlich werden zu können. Genau, also das ist eine dieser Diskussionspunkte, in denen sich Facebook und die Politik eigentlich auch schon lange befinden. Das betrifft auch nicht nur Facebook, sondern auch alle anderen sozialen Netzwerke. Beispielsweise betrifft das auch das neue Google Plus und andere Produkte. Da geht es immer um die Frage, was ist eigentlich die Voreinstellung? Wie viel Einstellung kann ich dem Einzelnen zumuten? Was ist realistisch, wie lange er sich damit beschäftigt? Und da geht es eigentlich darum, man nennt es kurz gefasst Privacy by Default, also sozusagen Datenschutz als Voreinstellung, will heißen, das Restriktive als Voreinstellung zu treffen und nicht dieses Offene. Und da sträuben sich natürlich diese Anbieter ein wenig, denn sie profitieren ja nicht zuletzt auch von dieser Offenheit ein ordentliches Stück weit, beispielsweise, dass Profile öffentlich einsehbar sind, dass Leute sich dadurch finden und so weiter. Das verstärkt alles diesen sogenannten Netzwerkeffekt. Allerdings gibt natürlich halt Dinge, da möchte man nicht unbedingt diesen Netzwerkeffekt haben und da sind die Facebook-Partys mit Sicherheit ein ganz gutes Beispiel für. Das sind ja vor allem junge Leute, die sich da verabreden. Braucht es eventuell da auch mehr Bildung, Internet, Netzwerkbildung in den Schulen zum Beispiel? Also ich denke tatsächlich, dass Bildung grundsätzlich nie schaden würde. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob das in Schulen zum Beispiel so richtig gut aufgehoben ist. Tatsächlich ist es ja so, dass viele Lehrer zum Beispiel doch sehr fern sind diesen ganzen Techniken und Schüler sich von denen eher wenig erklären lassen würden. Trotzdem ist es sicherlich sehr ratsam, wenn man zum Beispiel in der Schule mal darüber sprechen würde, was da eigentlich passiert und was das eigentlich bedeutet. Das würde mit Sicherheit auch dem Einzelnen helfen, auch wenn das in der Schule dann vielleicht nicht zugibt als Schüler, aber vielleicht macht er sich zu Hause dann doch seine Gedanken drüber. Das könnte zum Beispiel hilfreich sein, aber man muss auch ganz klar sagen, so sehr man dort tatsächlich auch versuchen kann, über Pädagogik voranzukommen, ein Kern der ganzen Geschichte ist definitiv zum einen die Rolle der Anbieter und zum anderen tatsächlich auch einfach nur der Wille der Einzelnen, was sie dort eigentlich machen wollen. Wer möglichst viele Gäste auf seiner Party haben will, der muss vielleicht dann tatsächlich auch mit dem Effekt leben ein Stück weit, dass dann dort dann auch wirklich sehr, sehr viele Leute kommen. Ist das auch ein bisschen ein Schritt aus dieser Facebook-Virtualität hinein in eine soziale, ganz greifbare Realität, was wir auch in Zukunft vielleicht noch mehr beobachten werden, dass Facebook nur eine Art Sprungbrett letztendlich dafür ist, für eine auch ganz neue Art von Öffentlichkeit, die hergestellt werden kann, oder? Früher gab es immer die Befürchtung, mein Gott, die ganzen Leute hängen nur noch vor dem Bildschirm und die können überhaupt nicht mehr in die reale Welt kommen. Jetzt plötzlich ist das Erlebnis in der realen Welt, was darüber organisiert wurde, ist das plötzlich das große Streit- und Aufregerthema. ganz faszinierend zu sehen. Natürlich ist es so, dass immer mehr Menschen diese Arten von sozialen Netzwerken, Kommunikation im Internet schlicht und einfach in ihren Alltag einbinden. Und genau das ist der qualitative Unterschied zu früher. Früher konnte man das nicht, diese Massenkommunikation zu seinen Freunden hin, die Massenkommunikation zu, sagen wir mal, Dritten, also den Freunden von Freunden hin. Das war früher sehr viel aufwendiger und schwieriger. Das ist jetzt viel, viel einfacher geworden. Und klar, das wird in den Alltag integriert. Die Leute benutzen Twitter, Facebook, andere solche Geschichten. Und da muss man schon sagen, ja, da verändert sich was. Das ist anders als zum Beispiel eine SMS zu schreiben oder halt mit jemandem zu telefonieren. Aber auch ganz klar ist, es ist aus dem Alltag vieler jüngerer Menschen schlicht und einfach überhaupt nicht mehr wegzudenken. Es gehört dazu und es ist einfach ein sehr, sehr praktischer Kommunikationsweg. Und offenbar sind aber Behörden und Gesetzgeber im Moment noch ein bisschen damit überfordert, oder? Ja, also es scheint mir so zu sein, dass Behörden und Gesetzgeber doch momentan noch nicht so wirklich wissen, wie sie mit solchen Phänomenen umgehen sollen. Häufig hat man allerdings auch das Gefühl, dass einige der Leute, die sich dazu äußern, schlicht und einfach auch noch nicht so richtig wissen, wovon sie da reden, es nämlich selber einfach noch nie so richtig gesehen haben. Der ein oder andere Innenminister täte vielleicht nicht schlecht daran, wenn er sich das tatsächlich erstmal anguckt, wie das dort technisch aussieht und wie Menschen das heutzutage benutzen, bevor er sich dann dazu hinreißen lässt, ein Verbot von derartigen Dingen zu fordern.